أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما وذلك دين القيمة. قل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وارضى عنا معهم يا رب العالمين. اللهم آمين. طيب, wir beginnen schon mit dem ersten Hadith von das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Also, der erste Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, dass er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, die Taten sind gemäß oder nach ihren Absichten. Und jeder hat das, was er beabsichtigt hat, oder bekommt das, was er beabsichtigt hat. So, wessen Hijra für Allah und sein Gesandte ist, so ist seine Hijra für Allah und sein Gesandte. Und derjenige, dessen Hijra für eine Frau ist, für eine Dunya, die er erlangen will, oder eine Frau, die er heiraten will, dann ist seine Hijra für das, wofür es er beabsichtigt hat. Okay? Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Mit diesem Hadith hat Al-Bukhari, rahimahullah, sein Buch As-Sahih angefangen. Okay? Als Zeichen von ihm, oder um damit hinzuweisen, dass jede Tat, die nicht für Allah azzawajal oder nicht für Allahs Angesicht beabsichtigt wird, dann ist sie batil, dann ist sie ungültig, die keine Früchte hat in der Dunya oder in der Akhirah. Okay. Deswegen sagte Abdurrahman ibn Mahdi, لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. Abdurrahman ibn Mahdi sagt, wenn ich ein Buch über die verschiedenen Kapitel und Bereiche des Islams schreiben würde, dann würde ich den Hadith von Umar ibn al-Khattab, dass die Taten nach ihren Absichten sind, am Anfang jedes Kapitels schreiben. Okay? Und er sagte auch, wer ein Buch schreiben will, dann soll er mit dem Hadith, die Taten sind gemäß oder nach ihren Absichten, anfangen. Okay? Und dieser Hadith ist einer der Hadith, um dem sich die ganze Religion und der ganze Din dreht. So, wurde überliefert von Asch-Schafi'i, dass er sagte, dieser Hadith ist ein Drittel des Wissens. Dieser Hadith ist ein Drittel von Ilm. Und er umfasst oder er kommt oder er beinhaltet oder er fällt unter 70 verschiedene Abhandlungen oder Kapiteln des Fiqhs. Okay? Das ist das, was Al-Shafi'i sagte. Und von Imam Ahmad, dass er sagte, die Grundsätze des Islams sind auf drei Ahadith. Die Fundamente des Islams sind aufgebaut auf was? Auf drei Ahadith. Der Hadith von Umar, innam al-a'malu binniyat, die Taten sind nach ihren Absichten. Und der Hadith von Aisha radiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fi ahurat, das heißt, wer in dieser, unserer Sache etwas erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt. Und der Hadith von al-Nu'man ibn Bashir, al-Halal ubayyin wal-Haram ubayyin. Halal ist klar und Haram ist klar oder deutlich. Ja. Der Islam ist auf diese drei Hadith aufgebaut, sagt der Imam Ahmad. Ja. Weil alles dreht sich um diese drei Hadith. Okay? Und al-Hakim sagte, uns wurde erzählt von Abdullah ibn Ahmad, also Abdullah ibn Ahmad von wem? Der Sohn von Ahmad Muhammad, barakallahu fiqh, von seinem Vater, dass er die Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, al-a'malu bin-niyat, also die Taten nach ihren Absichten, und dass die Schöpfung von jedem von euch wird in das Bauch seiner Mutter 40 Tage lang gesammelt und so weiter. Und der Hadith von, wer etwas in dieser Sache und in unserer Religion erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt. Und der Hadith, diese drei Hadith, dann sagte er, dann mit diese drei Hadith muss in jedem Werk angefangen werden. Mit diesen drei Hadith, denn sie sind die Grundsätze der Hadith. Okay, das sind die wichtigsten Ahadith, ja. Und von Ishaq ibn al-Hawiyya, dass er sagte, vier Ahadith sind die Usul von Din, Grundsätze der Religion. Oder von den Grundsätzen der Religion. Der Hadith von Umar, die Taten nach ihren Absichten. Und der Hadith, der Halal ist klar und Haram ist klar. Und der Hadith, was wir vorhin gesagt haben, die Schöpfung. Und der Hadith, wer etwas in dieser unsere Sache erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt. Und dann sagt er, وَجَمْعُ أَمْرِ الدُّنْيَا كُلَّهُ فِي كَلِمَةِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Okay. Entschuldige. Und Uthman ibn Sa'id überlieferte von Abi Ubaid, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alle Angelegenheiten der Akhira in einem Wort gesammelt, und das ist was? Wer etwas in unserer Religion erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt. Das ist alles, was die Akhira betrifft, ist da drinnen. Okay? Und die ganze Angelegenheiten der Dunya hatte in das Wort was? Die Taten sind gemäß ihrer Absichten gesammelt, sallallahu alaihi wasallam. Denn diese beiden Ahadith fallen unter jede Abhandlung, unter jedem Kapitel. Nein. Von Abi Dawud, dass er sagte, ich schaute in den Hadith in Musnad. Ja. So war es über 4000 Hadith. Dann habe ich noch mehr geschaut, Jani. Und so habe ich herausgefunden, dass diese 4000 Ahadith sich eigentlich nur um 4 Ahadith drehen. Der Hadith von Al-Nu'man ibn Bashir, Al-Halal ubayyin, Al-Haram ubayyin, Halal ist klar und Haram ist klar. Und der Hadith von Umar, Innam al-A'malu bin-Niyat, Taten sind nach ihren Absichten. Und der Hadith von Abu Huraira, oder Abi Huraira, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Okay. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihin Musa'in. Also Allah ist rein und er nimmt nur Reines an. Und der Hadith, min husni islami mar tarkuhu ma la ya'ni, von das gute Islam eines Menschen ist, dass er was? Das lässt, was ihm nichts angeht. Okay? Er sagte, jeder dieser Ahadith ist ein Viertel der Religion, des Wissens. Er sagte, jeder dieser Ahadith, also welche Ahadith? Der Hadith von Umar ibn Bashir, Halal ist klar und Haram ist klar. Der Hadith von Umar, die Taten sind gemäß ihrer Absichten oder nach ihren Absichten. Der Hadith von Abu Huraira, Allah ist rein und nimmt nur Reines an, und Allah hat den Gläubigen befohlen, was er den Gesandten befohlen hat, und so weiter. Und der Hadith, von das gute Islam eines Menschen ist, dass er das lasst, was ihm nichts angeht. Ja? Er sagt, jeder von dieser Ahadith ist ein Viertel des Wissens. Vier Ahadith beinhalten das gesamte Wissen, subhanallah. Von Abu Dawud auch, dass er sagte, ich schrieb vom Prophet sallallahu alaihi wasallam 500.000 Hadith. Er hat gesammelt 500.000 Hadith. Davon wählte ich, was dieses Buch beinhaltet. Er meinte, sondern Abu Dawud. Er wählte davon, von dieser 500.000 Hadith, wählte er für sein Buch sondern Abu Dawud. Wie viele? Er sammelte darin 4.800 Hadith. Okay? Dann sagt er, aber es reicht für den Menschen, für seine Religion, es genügt für ihn, 4 Hadith. Davon 4 Hadith. Das erste, innamal a'malu binniyat. Die Taten sind nach ihren Absichten. Das zweite, von das gute Islam eines Menschen ist, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Das dritte, der Mu'min wird nicht Mu'min sein, bis er das nicht mit das zufrieden ist für seinen Bruder, womit er für sich selber zufrieden ist. Das vierte ist, Halal ist klar und Haram ist klar. Er sagt, dass ich habe 500.000 Hadith, davon habe ich 4.800 gewählt und es genügt ja 4 davon. Wenn du die aber richtig verstehst, natürlich. Und in einer anderen Überlieferung von ihm, dass er sagte, der Fiqh dreht sich um 5 Ahadith. Halal ist klar und Haram ist klar. Der zweite Hadith von der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar, kein Schaden und kein Beschädigen. Der dritte Hadith ist, die Taten nach ihren Absichten. Der vierte Hadith ist, Din und Nasiha, Din, Religion ist was? Ratschlag. Ja? Und fünfter Hadith, was ich euch verboten habe, so meidet es, und was ich euch befohlen habe, so macht es, so gut ihr könnt. Okay? Und in einer anderen Überlieferung von ihm sagte er, die Usul, die Grundsätze der Sunnen, in jedem Bereich sind 4 Ahadith. Der Hadith von Omar, die Taten nach ihren Absichten, der Hadith, Al-Halal ubayyin wal-Haram ubayyin. Halal ist deutlich und Haram ist deutlich. Der Hadith, das schöne, von der schöne Islam eines Menschen, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Und das, der Hadith ist, und der Hadith, izhad, yani hab Zuhd, sehr asketisch, in der Dunya, dann liebt dich Allah. Und meide oder hab Zuhd in das, was in den Händen der Menschen ist, dann leben dich die Menschen. Okay? Ist euch kalt, oder was? Ich hab Halsschmerzen. Oh, armer Mensch. Macht so. Tust mir aber leid. So ist die Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Taten sind nach ihrer Absichten. Hä? Oder in anderen Überlieferungen, ja, die Taten nach ihren Absichten bei der Überlieferung, so auf Deutsch. Allah möge dich heilen wegen deiner Halsschmerzen. Steht da. Ich auch. Okay. Bedeutet, was? Al-Hasr. Was ist Hasr? Die Beschränkung. Ja? Das heißt, die Taten sind nur nach ihren Absichten. Verstanden jetzt? Auf jeden Fall. Was hier gemeint ist, sind die Taten, die Scharia-Taten, die auf Nia benötigen, wenn sie eine falsche Nia haben, natürlich, ist die Tat ungültig. Was aber keine Nia benötigt, wie Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, so benötigt man dabei keine Nia. Jedoch, wenn man das macht mit einer aufrichtigen Nähe für Allah Azza wa Jal, als mit einer guten Nähe, natürlich bekommt man dafür was? Eine Belohnung. So, sagte der Imam Ahmad, ich liebe es für jeden, der eine Tat tut, das heißt ein Gebet, Siyam, also Fasten, Sadaqa oder irgendwas von den guten Taten, dass seine Nähe vor seiner Tat ist. Okay? Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind nach ihrer Absichten. Okay? Und so kommt das auf jede Sache, so beinhaltet das jede Sache, ich verliere immer wieder die Zeile, jede Angelegenheit von den Angelegenheiten. Und Al-Fadl ibn Ziyad sagte, ich fragte Abu Abdullah, wer ist Abu Abdullah? Ahmad ibn Hanbal radiallahu, radiallahu anhu, über die Niyya in der Tat. Ich sagte, wie ist die Niyya, wie ist die Absicht? Er sagte, dass er sich selbst behandelt, wenn er etwas machen will, eine Tat beabsichtigt oder vorhat, ja, dass er damit nicht die Menschen, dass er ja nicht die Zufriedenheit der Menschen oder die Menschen beabsichtigt. Okay? Und Ahmad ibn Dawud al-Harbi sagte, حدثني يزيد بن هارود بحديث عمر الأعمال بالنيات وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق أوكي وهذا وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل وهو سبب عملها ووجوده. Das heißt kurz gesagt, Die Taten passieren und werden belohnt oder bestraft, je nach das, was, nach ihren Absichten. Wenn du eine Tat tust, so wird Allah Azza wa Jal mit dir abrechnen, gemäß deiner, was? Absicht. Und der Schara, also Allah Azza wa Jal, verkündet hier, dass eine Tat nur aus Absicht passiert. Eine Tat, es gibt immer für eine Tat eine Absicht. Und je nachdem wird, und diese Absicht von derjenige, der das tut, ist die Ursache und der Grund, warum er das überhaupt tut. Okay? Und je nachdem wird er damit abgerechnet. Die Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa innama li kulli imri'in ma nawa, und jeder bekommt das, was er beabsichtigt. Hier verkündet der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Hukm al-Shara. Wa huwa anna hafdha al-amili min amali niyati. Er verkündet hier den Hukm in der Scharia, dass jeder das bekommt, was er eigentlich beabsichtigt hat. Das heißt, wie wirst du für deine Tat belohnt, nach deiner Absicht. Okay? Wenn sie dann diese Tat gut ist, dann ist seine Tat gut. Wenn seine Absicht gut ist, dann ist seine Tat gut, dann bekommt er was? Den Lohn dafür. Und wenn seine Absicht verdorben ist, dann ist seine Tat verdorben und dann bekommt er die Sünde dafür. Okay, wir kennen auch den Hadith von den ersten drei, die in den was? In Jahannam kommen. Was sind die? Ein Alim, ein Mujahid und ein Mutasaddiq. Warum? Gute Taten aber falsche Absichten. Okay? Das heißt, das bedeutet, oder möglicherweise bedeutet das Wort al-amal wa bin-niyyat, das heißt, die Taten, gut, schlecht, angenommen oder nicht angenommen, dafür belohnt oder nicht dafür belohnt, je nach ihrer Absichten. Okay, so ist das hier eine Verkündung von dem Hukm al-Shar'i, dass wenn die Taten gut sind oder nicht, ob die Taten gut sind oder nicht, hängt davon ab, wie von der Absicht, ob sie gut ist oder nicht. Okay? Hey, wir hören hier dabei auf, würde ich einmal vorschlagen, damit es auch nicht lange dauert. Und wir fahren morgen inshallah weiter fort mit diesem Hadith. Okay. Wichtig ist, kurz zusammengefasst, eine Nähe ist die erste Bedingung für eine Tat. Und wenn diese Nähe nicht in Ordnung ist, dann ist deine Tat was? Nicht gültig. Dann nimmt sie Allah Azza wa Jalla nicht an. Entweder es geht durch Riya kaputt, Augendienerei heißt das. Ja. Ja. Oder ja, du beabsichtigst was anderes damit, oder er lässt sie dir kaputt machen, oder beabsichtigt überhaupt Schirk oder Koffer oder. Und somit muss man immer auf seine Nähe achten. Denn so wie die Nähe am Anfang wichtig ist, die muss aber weiterhin so bleiben, diese Nähe. Weil wie oft machst du eine Tat am Anfang für Allah und dann kommt der Shaitan und macht dir diese Tat kaputt. Wie oft machst du eine Sache und dann schließt dir Allah also mit etwas Schlimmes ab. Ja? So wie dieser Mann, ja, der in der Sira in einer Schlacht mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist Mujahid und alles und so weiter. Aber was hat er gemacht? Er wurde verletzt, hat sich nicht ausgehalten, hat sich selbst umgebracht. Verstanden? So, oder viele Leute zum Beispiel, ja, oder manche Leute, ja, die zum Beispiel von der Ghanima genommen haben, ohne, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verteilt haben, ja, sie haben ja, das genommen, ohne Erlaubnis. Ja. Dann bringt ihm das irgendwo in die Hand. Verstanden? Was ich damit meine ist, dass die Tat am Anfang, dass die Absicht am Anfang stimmen muss und die muss so bleiben bis am Ende. Denn das, was am Ende ist, das gilt. Du kannst deine Tat, deine Absicht während der Tat verbessern. Aber umgekehrt nicht. Man kann zum Beispiel mit einer falschen Absicht beginnen und dann verbessert man das und korrigiert das. In manchen Ibadat, nicht in anderen natürlich. Ja. Aber umgekehrt nicht. Du kannst nicht mit einer richtigen Absicht beginnen und du schließt damit ab mit einer falschen Absicht und dann wirst du, dass das, dann gilt das nicht mehr. Das heißt, die Taten zählen was? Mit das, womit du sie abgeschlossen hast. Das heißt, dein Leben oder die Tatsache. Okay? Verständlich? Nein. Okay. Möge Allah Azzawajal unsere Absichten reinhalten und von uns und euch annehmen und uns die Scheide für Sabillah gewähren. Barakallahu fikum und zu sagen,